Kundgabe 4352. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.06.1948. Vereinigung mit Gott. Schule des Leidens. Eine für euch unfassbare Sehnsucht nach der Vereinigung mit meinen Geschöpfen veranlasst mich, euch ständig durch eine Schule gehen zu lassen, die euch die Seelenreife eintragen soll. Denn ohne einen bestimmten Reifegrad kann die Vereinigung nicht stattfinden. Meine Liebe ist wahrlich nur auf euer Wohl bedacht, doch dass ich Mittel zur Anwendung kommen lasse, die euch an meiner Liebe zweifeln lassen, ist von euch selbst gewollt, wenn auch unbewusst. Denn eure Einstellung zu mir fordert diese Anwendung heraus, weil ihr euch nicht den Gesetzen der Ordnung anpasst, die eure Seelenreife fördern ohne Leid, weil ihr nicht das Gesetz der Liebe erfüllt, das nicht umgangen werden kann, wollet ihr ausreifen. Und so werden meine Erziehungsmittel immer schärfer werden, je weiter ihr euch von der Liebe entfernt. Nun aber ist die Schulzeit abgelaufen, und es wird ein jeder Mensch die Prüfung ablegen müssen. Wer sie besteht, der wird selig werden in der Vereinigung mit mir. Wer aber versagt, dem ist eine nochmalige Schule nicht zu ersparen, die er unter härteren Bedingungen absolvieren muss, will er einmal zum Ziel gelangen. Ich lasse meine Geschöpfe nicht fallen, und die endgültige Vereinigung muss und wird einmal stattfinden. Doch es können noch endlose Zeiten vergehen, und den Zeitpunkt der Erlösung bestimmt der Mensch selbst. Denn er muss im freien Willen die Vereinigung mit mir eingehen. Ich kann ihm nur beistehen, zwinge ihn aber nicht. Lasset euch dies gesagt sein, dass ich alle meine Geschöpfe liebe und meine Liebe niemals aufhört, dass ich aber trotzdem meinen Plan von Ewigkeit zur Ausführung bringe, auch wenn ihr Menschen keine Liebe darin entdecken könnt. Aber es geht um euch selbst, um euren geistigen Aufstieg. Es geht um ein ewiges Leben. Noch seid ihr, die ihr nun auf Erden lebt, geistig tot, bis auf einige wenige, die geistig wiedergeboren sind. Noch spüret ihr nichts vom Leben in euch. Und beendet ihr in diesem Zustand euer Erdenleben, so verfallet ihr in eine Kraftlosigkeit, die für euch Tod bedeutet. Ihr seid in tiefstem Dunkel und völlig macht- und kraftlos, wisset aber, dass ihr seid. Dieser Zustand ist so qualvoll, dass meine Liebe ihn euch ersparen möchte. Und darum suche ich, euch auf Erden schon zum Leben anzuregen. Ich suche euch Licht zu geben, auf das ihr den Zustand des Lebens im freien Willen anstrebt. Alle Widerstände eures Lebens sollen euch dazu verhelfen, dass ihr tätig werdet. Und Tätigkeit ist Leben. Irdische Tätigkeit ist mit dem Moment des Leibestodes zu Ende. Ihr aber sollet tätig sein im geistigen Reich. Und dazu müsstet ihr die Schule des Geistes bestanden haben, die für euch auch eine Schule des Leidens sein muss, ansonsten ihr nicht ausreifet. Dennoch gebe ich euch die Versicherung, dass ich euch liebe und jegliches Geschehen, das sich für euch leidvoll auswirkt, nur in meiner Liebe begründet ist. Ich will euch erziehen zu meinen Kindern, weil meine Vaterliebe euch nicht verlieren will und weil ich will, dass ihr als meine Geschöpfe nicht in der Ferne von mir weilet, sondern euch mit mir vereinet und selig werdet. Amen.